Der internationale Einheitsverband der Koreaner gab die Monatszeitschrift Tongil Januar-Februar 2017 heraus. Mit den Fotos über den Besuch des Genossen Kim Jong-un in der Taschenfabrik Pyongyang, der Pyongyanger Seidenspinnerei Kim Jong-su und der Kimchi-Fabrik Ryugyong brachte die Zeitschrift die Nachrichten über die revolutionäre Tätigkeit von Kim Jong-un. In der Zeitschrift erschienen die Nachrichten über den 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas, die 4. Sitzung der obersten Volksversammlung in ihrer 13. Legislaturperiode, den 70-Tage- und den 200-Tage-Kampf der Loyalität, den erfolgreichen Test der ersten H-Bombe, den Start des Erdbeobachtungssatelliten Kangyongsung 4, den Testschuss der ballistischen Rakete im Unterwasser vom strategischen U-Boot, den Testschuss der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete Fassung 10, den Erdstarttest des Hochleistungstriebwerkes für die Synchronsatellitenträgerrakete, den erfolgreichen Explosionstest des Atomsprengkopfes und die Erfolge der koreanischen Sportlerinnen bei FIFA World Cup der Frauen unter 20 und 17 als 10 wichtige Nachrichten der DVRK. Auf der Zeitschrift erschienen auch die Informationen über die Volksfeste Koreas und die Nachrichten über Südkorea und Ausland.